Hier ist David 58P vom Goetheplatz bei Coast to Coast auf 94.0. Hört euch das an und werdet weise. Das Blumentopf-Expertenteam fasst für Sie zusammen. Ey, bald geht es los. Wir haben ein gutes Gefühl, denn unser Team steht fest und hat super gespielt. Die Testspiele sind vorbei und die Jungs sind startklar. Die Kolumbianer waren nichts als Sparringspartner. Ey, was heißt da die Japaner? Und wer ist Takahara? Wir haben den Kaiser mit dem Boot und den Prinz im Kader. Und hier nochmal zum Genießen der Videobeweis. Borowski schießt auf Tore, wenn er nicht grad Trikots zerreißt. Alle kommen zur WM und wir sind die Gastgeber. Und jeder ist willkommen, nur nicht in unserem 16er. Ja, alle sind sie da, alle wollen den Cup. Aber sorry Jungs, wir haben eine Turniermannschaft. Und die kann sogar Brasilien auf die Heimreise schicken, wenn alle unsere Spieler so wie Schweinsteiger kicken. Da geht es uns genauso wie Oliver Kahn, denn ich und meine Jungs, alle wollen ihn umarmen. Am 9. Juli, da wird's ein Traum. Ganz Fußball Deutschland drückt die Daumen. Einer packt's, warum nicht wir? Auf zum Titel Nummer 4. Die ganze Welt ist zu Gast bei uns. Der Platz ist grün und der Ball ist rund. Und packe Kopf wurde reingeschlemmt. Wir wollen Tore, denn wir sind Fans. Die ganze Welt ist zu Gast bei uns. Der Platz ist grün und der Ball ist rund. Und packe Kopf wurde reingeschlemmt. Wir wollen Tore, denn wir sind Fans. Some stress physical exercise. Others stress improving the mind. This station rules the nation. Coast to coast. Ladies and gentlemen. Time for some action. You are now about to witness. No hocus pocus, the rest of fucking jokers. Coast to coast. Coast to coast. Es ist der 21. Juni im Jahre 2006. Wir sind auf Radio Ostfriesland, die Sendung heißt Coast to Coast und am Mikrofon begrüßen euch Franz Hahnemann und Adrian Barne. Herzlich willkommen. Wir steigen jetzt ein mit einem Track von Kaltschale und Honeycut. Das sind zwei Österreicher, zusammen heißen sie Doppeltes Risiko. Die Platte ist verdammt selten, glaube ich. Das weiß ich nicht, aber es ist eine wunderschöne EP. Gibt es auf Vinyl und auf CD und wir hören uns jetzt erstmal an das Intro. Kick it now. Kick it, kick it, kick it now. Kick it, kick it, kick it now. Kick it, kick it, kick it now. Viel zu weit, ist alles abgedriftet und ich sage, es ist Zeit. Setz mich nieder, packe meine Stifte und ich schrei. Lyrics, die ihr nie gehört habt, denn ich weiß, beim Schreiben hab ich nie versagt. Anfang ist schwer, für mich ist es nur schwer zu begreifen, wie das Ganze so boomen konnte und plötzlich wieder einschläft. Vielleicht ist es auch besser so, denn wenn man ansieht, welche Scheiße in den letzten Jahren nach oben ging, dann reicht es. Ich weiß nicht, was uns die Zukunft bringt, leider nicht, wenn ich mir ansehe, was damals war und mit dem vergleiche, was heute ist. Damals alles neu und fresh, heute alles ausgelutscht. Verzweifelt sucht man jemand mit musikalischem Attitude. Je mehr man sucht, umso mehr begreift man, dass es sinnlos ist. Ich greif lieber zu alten Sachen, weil die einfach besser sind. Vielleicht für mich und nicht für euch, es steht eben auf neues Zeug, doch ich nicht. Ich seh da höchstens ein, zweimal einen Lichtblick. Vergiss es, was ich gesagt hab, ist für jeden Ansichtssache. Ich hoffe, dass du's irgendwann mal checkst und kaufst ne alte Platte. Du wirst merken, was ich meine, dreht sich diese Scheibe erstmals auf deinem Plattenteller. Dann verstehst du meine letzten Zeilen. Es wird sich zeigen, wie lange das Ganze noch so bleibt. Denn solange es Kohle abwirft, sinkt doch nicht der Marktwert. Und daher, denk ich, bleibt das Ganze noch eine Zeit lang so, bis es vielleicht mal endgültig verschwindet. Ja, was weiß man schon. Mit Musik geht bekanntlich alles besser. Warum also nicht auch ein Fußballbericht? Wir hatten Ihnen schon mal angekündigt, dass uns die Gruppe Blumentopf, die deutsche Hip-Hop-Gruppe, mit ihren musikalischen Kommentaren durch dieses Turnier begleiten wird. Und hier ist sie nun also, die erste aktuelle Reportage über das erste Spiel des deutschen Teams. Das Blumentopf-Expertenteam fasst für Sie zusammen. Ey, wir wollten Tore und wir haben Tore gesehen. Und dass Ballack nicht gespielt hat, war kein großes Problem. Ey, was für ein traumhafter Auftakt, das freut die Fans. Wie der Philipp Lahm den einfach so ins Kreuzeck schlänzt. Nur die Defensive macht doch manchmal Kopfzerbrechen. Wer von unseren Spielern sollte eigentlich Van Schoppe decken? Ja, Van Schoppe schockt immer Öffnungsspiel. Genau wie Lehmann, der sich dauernd seinen Knöchel hielt. Doch die Bank bleibt entspannt unter weiß-blauem Himmel. Der Klose hat Geburtstag und lässt es gleich zweimal klingeln. Ja, und Klinsmann jubelt, die Fans stehen auf. Nur in Costa Rica schaltet man im Fernseher auf. Aber nehmt's uns nicht übel, wir brauchen den Dreier. Und das war erst der Auftakt zu einer rauschenden Feier. Wenn das, was hinten nicht klappt, dafür vorne gelingt und wir weiter Tore sehen, so wie das von Thorsten Frings, dann kann kommen, wer will. Uns kann nix passieren. Kassieren wir zwei, dann schießen wir vier. Ja, das ganze Land ist im Fußballfieber. Unser Team wird Gruppensieger. Die ganze Welt ist zu Gast bei uns. Der Platz ist grün und der Ball ist rund. Und Packe Kopf wurde reingeschlänzt. Wir wollen Tore, denn wir sind Fans. Die ganze Welt ist zu Gast bei uns. Der Platz ist grün und der Ball ist rund. Und Packe Kopf wurde reingeschlänzt. Wir wollen Tore, denn wir sind Fans. Selbst nicht als Rapper, als Dichter und Poet, als Geschichtenerzähler, der über das schreibt, was ihn bewegt, worum es im Leben geht, ist meist schwer zu verstehen. Und meine Art, damit umzugehen, ist darüber zu reden. In Form von Texten und Reimen und darüber zu schreiben, das Ganze mit einem Beat fein. Ey, ihr wisst, was ich mein. Ich mach das nur aus Leidenschaft, ohne Plattenvertrag. Zeig den ganzen Leuten draußen, dass ich mehr als Rückhalt hab. Versuch mich zu biegen und brechen, doch ich zeig keine Schwächen. Werd nach all den harten Jahren meine Wurzeln nicht vergessen. Mach nen Lügendetektor-Test, ey Junge, das stresst. Doch ich lass es über mich ergehen, denn eines steht fest. Schreib meine Texte nicht, um sie zu verkaufen. Und all die Typen, die da draußen rumrennen und glauben, Hip-Hop wird sie brauchen, sind schwer zu verdauen. Für Leute, die das ernst nehmen, so wie ich, deshalb bleib ich stets zurück. Meide jedes Rampenlicht, das ist nichts für mich, weil ich lieber im Schatten dicht, wie ihr wisst. Ein guter Text ist Pflicht, ist das Mindeste für mich. Und niemand soll mir sagen, was ich zu tun und machen hab. Denn ich geh den Weg, den ich will, leb mein Leben, wie's mir passt. Pay attention, cause my focus is not that of a clown. It gets down for mine when I astound you with my rhymes. I think it's time I get this microphone line and get known for mine, making my own sunshine. I think it's time I get this microphone line and get known for mine, making my own sunshine. Microphone line and get known for mine, making my own sunshine. Ich hab verstanden, mich durch zu boxen, zu überleben. Jedes Jahr überstand die schlimme Situation, mal mehr, mal weniger. Doch eins ist klar, mein Weg mag vielleicht steinig und noch mühsam sein. Dennoch blick ich auf mich und bin stolz, noch immer ich selbst zu sein. Lies mich nicht blenden von Geld, Klamotten, Autos, ich beschritt meinen Weg. Beschwerlich, doch ich ließ mein Zini los. Und heute rapp ich, was das Zeug hält. Steh mit beiden Beinen fest am Boden und zeige dieser Welt, dass mich nichts aufhält. Egal wie viel Geld man jetzt ins Spiel bringt, interessiert mich nicht, weil mich das auch nicht an mein Ziel bringt. Denn Fakt ist, entweder du kannst oder du kannst nicht. Leib und Seele investieren, bis dein Körper bricht. Ich vergess nicht, was mich zu dem gemacht hat, was ich jetzt bin. Ice Cube, EPMD und auch Rakim. Die Tracks von ihm sind in meinem Kopf hängen geblieben. Wollt es genauso machen wie sie? Nami! Es waren die Beats, die mich geflasht haben, von morgens bis abends. Am nächsten Tag hab ich's bemerkt, bin zu spät schlafen gegangen, weil mich jede Zeile von ihm packte, fesselte. Damals wollte ich genauso rappen, doch heute tu ich es. Pay attention, cause my focus is not that of a clown that gets down for mine when I astound you with my rhymes. I think it's time I get this microphone line and get known for mine, making my own sunshine. I think it's time I get this microphone line and get known for mine, making my own sunshine. I think it's time I get this microphone line and get known for mine, making my own sunshine. dreht's den Magen um, wenn ich seh, was in diesem Biss so abgibt. Bin seit Jahren mit dem Herz dabei, doch merke, dass es abnimmt. Die Liebe, die ich damals spürte, ist weit weg und fort von mir. Dabei wollte ich meinen Traum doch leben. Bitte holt mich raus von hier! Damals noch ein Außenseiter, einer von ganz wenigen. Heute bin ich Massenware, dank der ganzen Medien. Texte schreibt doch heute schon jeder, ich bin nichts Besonderes. Die Szene explodiert vor Kiddies, deren Beruf jetzt Rapper ist. Leerstellen gibt's bei uns so viele, wie wird man zum Lyricist? Doch mangelt's meistens an Betrieben, mit denen auch ein Meister sitzt. Ich hab nix gegen Nachwuchs, ist doch gut, wenn hier was weitergeht. Bitte mit mehr Maß und zieh, sonst werden wir euch scheitern sehen. Die guten Zeiten, die ich kannte, sind weit weg wie fortgeblasen. Hip-Hop strahlen, ich grill nicht, doch ich bleib weiterhin im Schatten. Fühl mich wohl und es ist gut, so dass man mich nicht kennt. Bevor ich kommerzielle Wege gehe, vergeud ich lieber mein Talent. Ihr hört Coast to Coast auf Radio Ostfriesland und das waren Honeycut und Kaltschale zusammen aktiv als Doppeltes Risiko. Der Tune jetzt hieß Pay Attention und erschienen ist diese fette EP 2003 auf Sumo Beats aus Wien. Sehr zu empfehlen, 9 Stücke und durchweg fette Ware. Yes, und jetzt läuft hier von Spectre, dem Chef des Word Sound Labels, der Tune Dirty Bomb. Ist von der Weapons of Mass Destruction Word Sound LP 49, wo fast nur Instrumentale und einige Tunes vom Rapper Sensational drauf sind. Schönes Zeug. Thank you. Sonntagnachmittag, wir beim Kaffeeklatsch, meine Mekopren, ich grins präpotent wie Daffy Duck, schau mich um und Asche ab, genieß mein Cappuccino, bestell dazu ne Flasche Schnaps pro Packung Chibo, das machst du in Wien so mit Hingabe, dann nimmt gerade der Ober bei oben am Nebentisch, gelegentlich stimmstarke Bestellungen auf, im Vietnam Ming Vase, alles hat seinen Preis, vor allem Café ist der Ringstraße, Omas Kinnlade, war in Bewegung, ich stay tuned, so viel Essen muss doch wehtun, man hatte echt Lust zu sagen, ach nein, mit Pflicht bewusst, ist Fresssucht, ihr Job wie Stein für Sisyphus, Fuss, hä? Und nach ihrem Frühstück bei Tiffany's hat sie nicht bezahlt, bevor sie müßig den Tisch verließ. Nun ist aber so, dass mich Landchill nötet. Ich hab nicht die Geduld meiner Landchill-Kröte erobert. Ich hätte gern bezahlt, der Tisch sieht aus wie ein Pferdestall. Ich hoffe, merkt es bald, der Kaffee drückt wie Schwermetall. Und der Pinguin bringt uns die Echnung. Komisch-astronomische Rechnung mit mehr Druckfarbe als ein großes Stempelkissen. Er meint in der Schlussphase, dass hier Omas Enkel sitzen. Ich sagte nein, doch er wusste es selber besser. Und er zeigt und ich bezahlt, wenn wir am Schluss jetzt heller Wäscher. Plus nach dem Fest, damit viel Fantasie dann verblies, durften wir das Planet der Affen-Café verlassen. Und als wir zum Gehwang stapften, wen sehen wir da, als ich am Fahrkartenschalter warte? Wieder Zehner in die Taschen und Täter schnappen. Jetzt kannst du dir dein Grab graben, alte Dame. Und unsere Oma hieß also Rosmarie. Und Rosmarie wohnt da vis-à-vis von der Drogerie. Hat ihre Börse vergessen, doch können uns das Geld nun holen. Ich vertraute ihr da circa wie Helmut Kohl, was auf der Hand liegt. Dass sie sportfrei, Gott sei Dank, schrie. Als sie uns zu guter Letzt ihr Täschchen als Pfand lieh. Danke ganz lieb. Doch als sie wieder um die Ecke bog, zogen wir ein schlechtes Los. Sie kam mit Helmut und Art, Verwandten, Staatsbeamten, schie. Am Gefängnis und die Anstellen. Und ich sah aus, als ließ ich neben Lavalampen Harz verdampfen, schie. Am Gefängnis und die Anstellen. Das ist er, schrie sie, an Taschenlieb ist das, was. Ich sah Helmut nur kurz grinsen und schon tasten sie mich ab. Ein böser Rapper verhaftet, das ist Quotenwert. Der Schauplatz Wiener Innenstadt, freilich oben mehr. Helmut tobte schwer, ich hab mich grob gewehrt, mit Drohgewehr. Bis er mich dann schieß, ich fragte, ob ich nicht auf Drogen wär. Es liegt alles am Weed, sein Kopf hat sich dann rot gefärbt. Er riss die Tasche an sich und schrie dabei nur losgepär. Und in der Tasche fand er ein Schrot. Rotgewehr und Knochen, die Knochen des toten Bär. D, K, D, T, B, der ganze Aufstand für ne Oma mit Kauzwang. D, K, D, T, B, ayo Klaus, Mann, ich hatte mit Helmut schon fast einen Faustkampf. D, K, D, T, B, den toten Bären, den ich euch gerade aufband. D, K, D, T, B, ich wette Santa Claus steckt dahinter, wie im Rauchfang. Glaub's, Mann, die Knochen des toten Bären, der ganze Aufstand für ne Oma mit Kauzwang. D, K, D, T, B, ayo Klaus, Mann, ich hatte mit Helmut schon fast einen Faustkampf. D, K, D, T, B, den toten Bären, den ich euch gerade aufband. D, K, D, T, B, und wenn's gelogen ist, hä, warum flüchten wir ins Ausland? Glaubsmann, Herr Glaubsmann, Glaubsmann, Santa Claus steckt dahinter wie im Rauchfang. Glaubsmann, Herr Glaubsmann, Glaubsmann, Santa Claus steckt dahinter wie im Rauchfang. Glaubsmann, Herr Glaubsmann, Glaubsmann, Santa Claus steckt dahinter wie im Rauchfang. Glaubsmann, Herr Glaubsmann, Glaubsmann, Santa Claus steckt dahinter wie im Rauchfang. Glaubsmann. Ja, ihr seid bei Coast to Coast und das war Kamp und das war ein Track von der sogenannten Kreuzwort-Rätsel-LP. Der Name kommt daher, da die EP keinen richtigen Namen hat, sondern man muss ihn sich erst selber errätseln durch ein kleines Kreuzwort-Rätsel, was auf der Platte drauf ist. Und für die ganz Gewitzten unter euch, wir haben den Titeltrack gespielt und der heißt DKDTB. Aber was das jetzt heißt, muss man dann auch wirklich noch selber rausfinden. Kamp aus Wien aus dem Jahre 2000. Das Spiel gegen Polen war mit Sicherheit das emotionalste, das aufregendste in der Ära des Bundestrainers Jürgen Klinsmann. Es hat das ganze Land in einen kollektiven Freudentaumel versetzt und es hat auch unsere Hip-Hop-Gruppe Blumentopf sehr bewegt. Und hier ist ihre, wie ich finde, ganz großartige Reportage. Der Ball ist rund. Wer das Endspiel gewinnt, der ist Weltmeister. Ich kann diesen Käse nicht mehr hören. Wir haben keine Angst vor keinem Gegner. Fußball ist ein so tolles Spiel. Das Blumentopf-Expertenteam fasst für Sie zusammen. Ein Fußballkrimi so wie dieser, der war lang nicht da. Sowas packt sogar unsere Angela. Warum will der Ball nicht ins Tor? Ey Mann, ich weiß nicht wieso. Ey, ich kau auf meinen Nägeln, Poldi beißt ins Trikot. Noch so eine Zitterpartie und ich brauch einen Herzschrittmacher. Doch zum Glück haben wir ja Philipp Lahm und Mertesacker. Da hinten steht die Null, Kutte senkt den Puls. Und wer das Spiel nicht gesehen hat, der ist selber schuld. Ey Mann, Chancen über Chancen, aber keiner macht. Gleich pfeift er ab, oh Gott, die Zeit wird knapp. Und dann einmal Latte, zweimal Latte. Abseits, Kacke. Bitte kein 0-0, bitte kein Unentschieden. Jetzt macht die Brille rein, wir müssen 3 Punkte kriegen. Und dann endlich eine Rille in der Nachspielzeit. Und was machen jetzt die Bullen? Die sind abgereist. Und unser Team ist weiter, das Erste oder das Zweite. Und was meinen Sie, Herr Netzer? Ja, ich bin begeistert. Und alles wird gut, lieber Ballack die Wade. Auf geht's Richtung Achtelfinale. Die ganze Welt ist zu Gast bei uns. Der Platz ist grün und der Ball ist rund. Und Packe Kopf wurde reingeschlänzt. Wir wollen Tore, denn wir sind Fans. Die ganze Welt ist zu Gast bei uns. Der Platz ist grün und der Ball ist rund. Und Packe Kopf wurde reingeschlänzt. Wir wollen Tore, denn wir sind Fans. Harmonika ist abquetschen, Pflanzen sind blätschen, Ketschen heim, Raffen und Hände sind Bratzen, Schrein ist Lassen, Watschen und Tätschen, sind Backpfeifen, Taschenbillard, heißt sich an den Sack greifen, Streiten heiß, Köbeln und Keifen und Handgreiflichkeiten, von der Köch oder Wickel, bestößt du ein Brett auf Fetz, kriegst du ein Schnitzel, ein Bier ist ein Hüsen, Kicken ist Füßen, Tattoo ist ein Weckerl, Stopp ist ein Steckerl und Locken sind Schnecker. Heißt eure Stöde in der Eckerl und redet so viel Holler daher, sag keinen Unsinn, wenn irgendwo was falsch läuft. Irgendwo der Hund drin, wundliche Frauen, sein Kropf, nennt man Topfen, Pistolen, sein Puffen und Klatschen, aus Boschen, ein Lutschen, ist ein Fußmaßen, Glück oder Zufall, ein kurzer Furz, ein Fußschau, 50 Groschen, ein Fuckerl, Lügen, aus der Wuchteldruck, ein Moppen, ist ein Pupperlutschen, um Hiebshows besuchen, ist nichts anderes als auf Tutteln ducken, auszucken, heißt ausflippen, schicken und hatzen, heißt drauf, fladern und schuhen, das Gegenteil von einkaufen. Nach mir vor geht's ums Verstanden, mehr Texte und Black Tiger Stein, der Texte von dem anderen Stern, wer sich fühlt, wird's auch hören, von den Südbaselbären, brechen Sprachbarrieren, Sprachbarrieren. Nach mir vor geht's ums Verstanden, mehr Texte und Black Tiger Stein, der Texte von dem anderen Stern, wer sich fühlt, wird's auch hören, von den Südbaselbären, brechen Sprachbarrieren, Sprachbarrieren. Lass uns tanzen, Geschwofe, ihr Kinder in der Bofe und Zugemore Google, rauchen wir einen Ofen, Scheiße heißt Gocki, hat Mann eine Meise, Bischere Lobby, ist ne Frau gut drauf, ist sehr glotti, häng ich in der Menge im Gedränge, dann muss ich moschen, und geh ich einkaufen, doch ich verborste, schrei ich Ruhe, sag ich Holter, Lotz auf den Schnurren, ist jemand verrückt, ich schaff Holdanen oder Dore, haut man dir auf den Popo, dann kriegst du die Datsch, verpetzt sich jemand, hast du sie Ratsch, mach Studelatsch, ist du ne Schnute, bin ich am Shooter, spiel ich Fußball, geh ich essen, doch ich kann spoten, ne Pfütze, ist ja Glunke, Pfützen, ist Gumpe, Rauchen, Stunke, und ein Lappen, ist ja Lumpe, und der Spelunke ist bei uns, ist bunten oder obere Beiz, und wenn man sagt, das heißt das in der Schweiz. Besides, als Schauspieler stehst du auf der Wald mit ne Prato. Hau ich dir eine Rundschmacht, riecht der Klappo. Ja Mann, heiß Klöne, Furzen, heiß Klöne. Und muss ich gehen und sauber den machen Schöne. Meine Damen und Herren, nach wie vor geht's ums Verstanden, wer Texte und Black Tiger Stein, der Texte von dem anderen Stern. Wer sich fühlt, wird's auch hören von den Südbaselbären, brechen Sprachbarrieren, Sprachbarrieren. Meine Damen und Herren, nach wie vor geht's ums Verstanden, wer Texte und Black Tiger Stein, der Texte von dem anderen Stern. Wer sich fühlt, wird's auch hören von den Südbaselbären. Sprachbarrieren, Sprachbarrieren. Aus deinem Nagmarten trägst du einen Fukuhila. Und der Gschamster Diener ist ein Butler, ein Gartenspieler, ist ein Kadler, ein Hündchen, hat wer Gratler, nicht Huhn, nicht Hühnchen, hat ne Kiegel, ne Gore. Und bist du Unschlüssel, bist im Wiegel Wore. Und ein Nigelnagel, neuer Anzug, ist ein Hansabanier. Und der Bohrmer Hans ist der Rest von dem Bier. Ein Rosettenfett ist Toilettenpapier. Ein Züpfelsager ist ein Exhibitionist. Und bist die in der Bier, heißt, dass du belämmert bist. Finde die Worte, dann bist Mischka. Bist du müde, dann bist Ledger. Leute heißt, dann wär kein Nature. Steff, ist krampert, dick, ist wampert. Wenn du schnell warst, dann hast du Anzeige, lass mich anklären. Heißt das mich in Ruhe, und wenn du anschrappierst, dann spinnst du, weil jammer sie ein paar Ruhe. Ich bin ein Karin, hieß ihn, Kinder, Schratzen und wenn er was verdient. Hast du schlechte Karten, die Gartentüre, ist er voll, ein Evergreen. Aber der Horde, dann hast du Schmoll. Dann hast du Kraft, denn dir wird's nicht gefällt. Ich lauf, weinen, ich dreh am Oberen, Stern. Der Typ ist so, ich nehm Gummi, und jetzt ist's aus. Sprich, es ist um mich. Meine Damen und Herren, nach mir vor geht's ums Verstanden, wie ein Text und bleibt Tigersteiner, Texte von dem anderen Stern. Wer sich fühlt, wird's auch hören von den Südbaselbären, brechen Sprachbarrieren, Sprachbarrieren. Nach dem Flur geht's ums Verstanden, wie ein Text und bleibt Tigersteiner, Texte von dem anderen Stern. Wer sich fühlt, wird's auch hören von den Südbaselbären, brechen Sprachbarrieren, Sprachbarrieren. Der Radio Ostfriesland und es ist 21.30 Uhr und das war gerade Texter zusammen mit Black Tiger und das war Sprachbarrieren Part 2, Deutsch und Schweizerdeutsch, Österreichisch und Schweizerdeutsch Unterricht für Deutsche. Und wir kommen jetzt zu einem Beitrag, auf den ich mich den ganzen Tag schon freue. Der Spielbericht der besonderen Art von der Hip-Hop-Gruppe Blumentopf. Heute mit dem Thema, na klar, Deutschland, Ecuador. Der Ball ist rund. Wer das Endspiel gewinnt, der ist Weltmeister. Ich kann diesen Käse nicht mehr hören. Und unbedingt Gruppensieger werden. Fußball ist ein so tolles Spiel. Das Blumentopf-Expertenteam fasst für Sie zusammen. Yeah, die Vorrunde ist vorbei und wir haben's geschafft. Unser Team Gruppe A auf dem ersten Platz. Wer hätte das gedacht? Sowas von souverän. Ja, das hat Spaß gemacht, ihn dabei zuzusehen. Ja, schon nach 4 Minuten 1-0. Aber hallo, der Klose macht das Tor und danach den Salto. Na also, es geht doch, oh wie schön. Da strahlen auch der Klinsmann und der Yogi Löw. Und der Miro klatscht ab nach dem Doppelpack. Und alle hoffen, dass bei Poldi auch der Knoten platzt. Und dann endlich klappt's gegen Ecuador. Da macht der Prinz in seinem dritten Spiel sein erstes Tor. Ja, nur für Ecuador scheint heute keiner reinzugehen. Dabei hätte ich doch so gern nochmal den Spider-Man gesehen. Aber die Gegner haben nun mal nichts zu melden, weil die Superhelden alle in unserer Elf sind. Yeah. Und jeder Fußballfan schwenkt die Fahne. Das war der Hammer, das war erste Sahne. Da stimmt die Chemie, denn dieses Team hat die Klasse, um noch öfters in Berlin zu spielen. Yeah. Die ganze Welt ist zu Gast bei uns. Der Platz ist grün und der Ball ist rund. Und Packe Kopf wurde reingeschlänzt. Wir wollen Tore. Denn wir sind Fans, die ganze Welt ist zu Gast bei uns. Der Platz ist grün und der Ball ist rund. Und packe Kopf oder reingeschlänzt. Wir wollen Tore, denn wir sind Fans. Coast to Coast. Und einmal mehr geht es vom Deutschrap zur englischen Elektronik. Wir sind wieder beim Dubstep aus Südlondon. Hier vom Label Tempa, das wahrscheinlich wichtigste, inzwischen schon über 20 Releases draußen. Hat so begonnen mit eigentlich ja, so verspielten Two-Step-Sound und inzwischen ist es eigentlich das führende Dubstep-Label. Und die Platte hier im Original produziert von Scream. Der Tune heißt Monsoon und im Remix von Lofa. Thank you. Yeah. Hi, ihr seid bei Coast to Coast hier auf Radio Ostfriesland. Und das gerade war der Produzent Caspar, so wie der kleine Geist, den kennt ihr vielleicht. Caspar, das Tune, der Tune hieß Cockney Flute und erschienen ist es auf dem Label Dub Police. Da steht ganz fett auf der A-Seite, you have a license for them dubs. Schönes Label. Und weiter geht's ein bisschen elektronischer, aber in der gleichen Geschwindigkeit mit dem Produzenten Boxcutter. Von dem haben wir euch damals die erste Maxi vorgestellt, die ist auf Hot Flash rausgekommen. Und inzwischen gibt es noch eine EP von ihm und auch ein Album. Zum Album kommen wir später, jetzt erstmal das Titelstück der EP. Das heißt Tauhid und ist erschienen auf Planet Mu. Thank you. drum machine on. War nochmal ein Tune von dem Produzenten Boxcutter von seinem Album. Der Tune hieß, ups, wie hieß der? Scuffed, mit so einem Apostroph vor dem letzten D. Und erschienen ist das ebenfalls auf Planet Mu, sehr schönes Album als Doppel-LP und auch als CD, wo natürlich wieder mehr Tunes drauf sind. Okay, das war jetzt mal wieder eine knappe Stunde Coast to Coast. Wir sind so ziemlich am Ende angelangt. Und uns gibt es wieder in 14 Tagen, das ist der 5. Juli, wieder um 21 Uhr nach den Nachrichten. Und das ist der Tag des zweiten Halbfinales, das ohne deutsche Beteiligung. Und wer trotzdem Zeit und Lust hat, sich dann vors Radio zu setzen, da freuen wir uns. Wir sind auf jeden Fall da und bringen euch wieder schöne Musik. Ja, mit schöner Musik geht es auch zu Ende, wobei das etwas härter ist. Zwar stellen wir euch jetzt noch das neue Album des Drum-and-Bass-Produzenten Amit vor. Der hat schon seit einigen Jahren auf ziemlich vielen wichtigen Labels released, vor allem auf Commercial Suicide. Der hat, wie gesagt, sein erstes Album released. Drei Platten sind da drin. Das heißt Never Ending, ist erschienen auf Commercial Suicide. Und wir spielen den letzten Tune. People. Der heißt Swastika. Okay, das war's. Coast to Coast. People. Peace out an alle. Adrian Barne und Franz Hahnemann verabschieden sich. People, government, people, truth, people, government, people, conspiracy, people, government, people, truth, people, government, people, conspiracy. Fascist, people, fascist, government. Spectator. Und wie wär's mit einem anderen Sender? Nee, ihr hört bloß Radio Ostfriesland. Was anderes kommt mir nicht in Hus. Radio Ostfriesland, ihr Regionalsender.